besser als Ingenieur zu sein und Doktor in eine bestimmte Spezialisierung oder so. Das beste Wissen ist Koranwissen und Religionswissen. Warum? Gute Frage. Weil durch dieses Wissen, durch diesen Wissen, wirst du von der Hölle gerettet. Und du wirst ewig im Paradies sein. Das andere Wissen ist gut. Versteht nicht von meiner Rede, das, also nicht missverstehen. Gut, wir brauchen Doktoren, wir brauchen Ingenieure, Techniker und wir brauchen in allen Bereichen Muslime, die hohe Stellen erreicht haben. Aber du musst wissen, trotz alle dieser Sachen, das beste Wissen, was es gibt, wo du die Ehre von Allah Ta'ala bekommst, ist das Wissen von der Religion. Am Tag der Auferstehung, wenn du zu Allah Ta'ala kommst und zur Rechenschaft gezogen wirst, du wirst, denke ich mal, diese Frage bekommen: Warum bist du nicht Elektrotechnik-Ingenieur gewesen? Bekommen wir diese Frage? Warum bist du nicht Mediziner geworden? Zeig mir dein Zertifikat. Alles vergeht. Alles stirbt. Alles vergeht mit der Dunya. Das, was du dort hast, ist deine Taten, deine guten Werke. Aber man kann fragen, du kannst mit deinem Wissen, was du von Dunya hast, als Doktor, als Ingenieur, als Techniker, du kannst damit gute Sachen und gute Werke tun. Und am Tag der Auferstehung wirst du das sehen. Nur, die Lehre, die wir haben müssen, das Wichtigste aller Wichtigsten, wie du vor Allah Ta'ala den Erfolg erzielst. Das Wichtigste aller Wichtigsten, dass du deinen Herr, deinen Gott kennenlernst. Und dass du die Religion Allahs auch kennst. Viele Muslime wissen gar nicht von dem Islam. Wenn du ihn fragst, eine bestimmte Frage von dem Islam, hat keine Ahnung. Und sogar Fundamenten des Islams, sie haben keine Ahnung da. Wie kommt das? Weil wir uns von der Religion entfernt haben. Weil solche Sitzungen nicht besucht werden. Wie willst du ein guter Muslim sein, wenn du deine Religion nicht kennst? Niemals denkst du, du wirst deine Religion in Diskothek kennenlernen. Nein, du wirst nur in die Irre geführt werden. Oder irgendwo in einem Olympiastadion, wo du einen Fußball guckst, da bekommst du nicht das Wissen. Am Gegenteil, da wirst du immer entfernter, wenn du von Dunya abhängig bleibst. Mein Thema ist heute, dass ich mich und euch motiviere und ermutige, dass wir nach dem Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala streben und dass wir mehr Wissen bekommen. Wie wissen wir die Wichtigkeit des Wissens? Erst wenn wir die Wichtigkeit des Wissens kennen, dann wissen wir, was Allah, dann wissen wir, was wir tun müssen. Wir stehen davor, dass wir demnächst, inshallah, am nächsten Freitag ein Seminar veranstaltet haben. Das ist unser dritte deutschsprachige Islam-Seminar, der in Berlin stattfindet. Und das ist von bundesweit. Alle, also viele kommen von ganz Deutschland. Das ist ein Seminar, was uns alle ermöglicht, während 3 Tage ab Freitag ein Khutbah, also ein Freitagsgebet, bis Sonntag, wie unsere Zeit jetzt, wie unser Unterricht, wie immer. Das ermöglicht uns, dass wir Wissen holen und dass wir näher zu Allah Ta'ala kommen und unsere Religion kennenlernen. Deswegen, es ist ein Angebot. Ihr wohnt in Berlin, manche wohnen von Weitem und die kommen hunderte Kilometer, damit sie das erreichen. Verpasst das nicht. Wallahi, der Ärmste ist derjenige, der das verpasst, der die Möglichkeit hat. Ja? Der ist arm. Der sitzt zu Hause oder er geht spazieren gehen und er macht seine Hobbys und er vergisst dieses Seminar, was zweimal im Jahr ist, das ist nur zweimal. Und deswegen, als Motivation und Ermutigung für euch, habe ich heute den Vortrag vorbereitet, die Wichtigkeit des Wissens. Wie wichtig ist unser, ist das Wissen in der Religion? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, Sahih, bei Tirmidhi. Also, der Hadith wurde von einem Gefährten überliefert. Ein Mann kam zu Abu Darda. Abu Darda ist der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach dem Sterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam zu ihm, damit er ein einziger Hadith hört. Er kam von Weiden bis nach Damaskus, wo Abu Darda wohnt. Er kam von der arabischen Insel. Kam er mit Flugzeug oder mit ICE? Oder kam er mit schönes Auto, Mercedes? Nein. Mehrere Tage mit seinem Pferd. Und er hat die Mühe und Geld dafür vorbereitet und alles Mögliche. Warum? Er kam in Damaskus, damit er eine einzige Hadith, eine einzige Überlieferung, vielleicht ein Satz oder zwei Sätze, von Abu Darda bekommt und damit nach Hause zurückkehrt. Allahu Akbar. Guckt mal, wie die Leute die Religion ehren. Er nimmt einen Satz, das reicht ihm. Ein Hadith, was Abu Darda hat. Wir erzählen hier zwei Stunden. Mehrere Hadithen. Hier, bitteschön. Hier. Aber nehmen wir wirklich Nutzen davon? Praktizieren wir in unserem Leben? Der Mann nimmt hunderte Kilometer. Zu Fuß vielleicht. Oder auf Pferd. Bis er Damaskus erreicht. Er kam zu Abu Darda. Er sagt ihm, ja, Abu Darda. Jitu. Ich bin zu dir gekommen, dass du mir deinen Hadith gibst. Der Hadith ist nur von Abu Darda. Abu Darda hat das von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Abu Darda hat sich gewundert. Er sagt ihm, du kommst nach Damaskus, nicht für eine wichtige Sache für dich. Er sagt ihm, nein. Er sagt ihm, vielleicht ist da etwas daneben, nicht nur den Hadith. Er konnte das nicht fassen. Er sagt, kommst du vielleicht für eine Handelsoperation, was du da machst? Er sagt ihm, nein, ich bin extra für diesen Hadith gekommen. Denn Abu Darda hat gesagt, Wallahi, ich habe den Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört, dass er sagte, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, سهل الله له به طريقا الى الجنه. Erster Satz heißt, derjenige, der einen Weg geht, wo er nach Wissen strebt, Allah ermöglicht ihm einen Weg zum Paradies. Wenn du diesen Weg kommst hier zu dieser Moschee, damit du Wissen nimmst, sei sicher, das ist versprochen, dass Allah dir dadurch einen Weg zum Paradies vorbereitet hat. Das heißt, deine Füße sind schon auf dem Weg. Du musst nur aufpassen, dass du nicht irgendwann mal den Weg verlierst. Bleib dran. Deswegen habe ich den Brüdern gesagt, die uns besuchen, neu besuchen, bleibt dran, haltet fest. Der Shaitan heute weint, der eure Satan weint, dass ihr da seid. Wallahi, er heult. Und deswegen, er will euch demnächst in der Irre bringen. Haltet daran fest. Derjenige, der einen Weg geht, um nach Wissen zu streben, Allah ermöglicht ihm einen Weg zum Paradies. Und dann sagte er ihm, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Und die Engel, zweiter Satz, und die Engel breiten ihre Flügel runter. Für wen? Für denjenigen, der nach Wissen strebt, als Wohlgefallen von ihnen. Die Gelehrten haben zwei Erklärungen für diesen Satz gefunden. Was heißt das? Sie machen und breiten ihre Flügel runter für denjenigen, der nach Wissen strebt. Die erste Erklärung, das heißt aus Bescheidenheit, aus Hochachtung. Normalerweise man die Fliegen überall, weil sie Flügel haben, aber als Hochachtung für den Wissenden, sie machen das runter. Als ob du, das ist eine Hochachtung für dich. Sie achten dich. Die andere Erklärung, sie nehmen das so in Tatsache, wie es ist. Derjenige, der in einem Weg geht, oder der nach Wissen strebt wie jetzt, wir sind unter ihren Flügeln. Das kennen wir nicht. Wie? Allahu a'lam. Das sind andere Gesetze. Hä? Da gibt es nicht mehr diese Gesetze, die wir kennen. Dass sie ihre Flügel unter uns als Achtung für diejenigen, die hier sitzen. Und dann sagt er ihm, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. Dritter Satz sagt, der Wissende, alles, alle Geschöpften, die in den Himmel und die auf der Erde sind, beten um Vergebung für den Wissenden. Allahu Akbar. Wenn du wissend bist, du hast keine Ahnung, was hinter dir passiert. In den Himmel und in der Erde, alle beten für dich um Vergebung. Die Engel, die Steine, die Tiere, sogar ganz genau hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hier, auch die Fische im Meer. Auch die Fische im Meer, die sagen, O Allah, vergebe ihm seine Sünde. O Allah, erbarme dich deiner. O Allah, verzeihe ihm. Allahu Akbar. Wenn die Engel für dich beten, wenn die Tiere und die Bäume für dich beten, wie? Das ist auch andere Gesetze, die wir nicht kennen. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Wenn du mal ein Gleichnis machst, ein Vergleich zwischen dem Wissenden und dem Betenden oder derjenige, wie ein Mönch ist, der in sein Zuhause nur dient und nur Anbetung zu Allah macht und Gott und Erwähnung und so. Wenn du die beiden vergleichst, ein Wissender mit einem guten Diener, wie ein Mönch, das ist genauso, wenn du den Mond mit anderen Planeten vergleichst. Guckst mal, wie schön ist der Mond, wenn er erscheint. Ja? Guckst mal, wie der Mond ist im Vergleich zu anderen, vielleicht jetzt im Tag unsichtbaren Planeten. Der Mond, wie er strahlt am 16., 17., dieser volle Mond. So ist ein Vergleich zwischen den Wissenden und denjenigen, der auch gut ist, aber er ist nur beim Gottesdienst und Anbetung. Wissen, er hat nicht so viel Wissen, aber er betet Allah und er macht so vieles. Und dann sagt er ihm weiter, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ. Diejenigen, die Erbschaft der Propheten genommen haben, was sind die? Das sind die Wissenden. Ein Wissender hat die Erbschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat das geerbt. Er sagte ihm, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Die Propheten haben weder ein Dinar noch ein Dirham gelassen als Erbschaft. Sie haben aber das Wissen gelassen. Und derjenige, der davon nimmt, er hat sein Glück genommen. Das heißt, er ist von den Glücklichen am Tag der Auferstehung. So ein schöner Hadith. Der zeigt uns, wie hochgestellt und wie geehrt ist derjenige, der wissend ist. Wissend, der nach Wissen strebt. Sufyan ibn Uyaynah, das ist einer der Großgelehrten von unseren Vorfahren, bekannt, Imam. Er wurde gefragt, wie wichtig ist das Wissen in der Religion? Er sagt ihm, hast du nicht gehört, dass Allah damit angefangen hat? In Surat Muhammad. Er sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Was heißt das? Er sagte ihm, er hat mit Wissen, bevor du La ilaha illallah sagst, bevor du Muslim wirst, wissen und wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wisse, hier ist die Wichtigkeit des Wissens, die kommt vor, bevor man La ilaha illallah kennt. Deswegen, wenn du La ilaha illallah, das musst du mit Wissen nehmen, mit richtigem Wissen. Deswegen Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari, der die gesundeste Ahaditen des Propheten S.A.W. in seinem Sahih gesammelt hat, in seinem Buch. Dieser Mann, dieser Großgelehrte, dieser Imam, sein Wissen erkennt man bei seinen Titeln, wie er das nennt. Ein Kapitel nach dem Kapitel. Das war sein Wissen. Das Ganze liest du von seinem Titel. Sein Titel sagt immer vieles. Deswegen die Gelehrte, wenn sie auf den Titel kommen von dem Kapitel, da bleiben sie lang. Und sie wiederholen, weil er hat das Ganze, alles zusammengepackt in einem Satz. Er hat in einem Kapitel so genannt. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal liqawlihi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Kapitel von. Zwei Punkte. Das Wissen vor dem Tun und vor Reden. Vor dem Reden. Das Wissen vor dem Tun und vor dem Reden. Das heißt, bevor du etwas tust und bevor du etwas sprichst, du musst wissend sein. Und dann sagt er, weil Allah sagt, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das ist die Wichtigkeit des Wissens. Allah Ta'ala gibt uns in mehreren Ayaten im Koran, zeigt uns deutlich, wie wichtig das Wissen ist. Das Wissen ist ein Licht für dein Gehirn, für deine Gedanken. Du bekommst ein Licht. Ein Licht. Du bist ein Lebender zwischen den Toten. Du lebst mit diesem Wissen. Du wirst diese Weisheit bekommen, dass du ein Licht in deinem Herz und in deinem Kopf, in deinen Gedanken immer hast. Deswegen werden immer die Wissenden immer gefragt nach Ratschlag, weil sie dieses Licht haben. Allah Ta'ala sagt uns in Surat Al-Hajj, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ بْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Nicht die Augen werden blind, sondern die Herzen werden blind. Und dann sagt Allah, er vergleicht uns zwischen demjenigen, der wissend ist und der nicht wissend ist. Wisst ihr, was für ein Gleichnis er gegeben hat? Wisst ihr, was er von Gleichnis gegeben hat? Der Wissende und der andere hat ihn blind genannt, der nicht Wissende. Er hat ihn blind genannt. Er hat gesagt in Surat Al-Ra'd, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Ist etwa derjenige, der weiß, was auf dich offenbart wurde von der Wahrheit, gleich demjenigen, der blind ist? Er hat ihn blind genannt. Pass auf, dass du zu den Blinden gehörst. Derjenige, der nicht wissend ist, ist blind. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt sogar in einem Hadith sahih, القلب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Das Herz, was nichts vom Wissen des Korans hat, ist wie ein unbewohntes Haus. Unbewohntes Haus. Kommt mal nach Marokko und ein bestimmte Orten, da gibt es unbewohnte Häuser und geh mal da rein. Da findest du Staub und Spinnen und Ratten, Ratten und so viele Tiere und vielleicht stinkt und die Betrunkenen, die da vorbeikommen, die da machen da gerne ihre Sachen. Hm? Und so viele Sachen werden da gemacht. So vergleicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Herz, der nicht vom Wissen des Korans hat. Ist wie ein unbewohntes Haus. Willst du so sein? Willst du so bleiben? Noch dazu. Durch Wissen bekommst du Gottesfurcht. Du willst gottesfürchtig sein. Und wenn du gottesfürchtig bist, du bist von Allah subhanahu wa ta'ala in den besten Stufen des Paradieses. U'iddat lil muttaqin. Allah ta'ala sagt, dass das Paradies vorbereitet ist und bereit für die Gottesfürchtigen. Das Wissen gibt dir Gottesfurcht. Wo sind die Beweise? Allah ta'ala sagt in Surat Fatir, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Die Wissenden, das sind diejenigen, die Allah fürchten. Das heißt, durch ihr Wissen haben sie Gottesfurcht erreicht. Er hat gesagt, diese إنما in der arabischen Sprache أداة حصر. Das heißt nur sie. إنما, wenn du sagst إنما المسجد للعبادة. Das ist ein Satz jetzt auf Arabisch. إنما المسجد للعبادة. للعبادة, das heißt auf Deutsch, die Moschee ist nur für die Anbetung und Gottesdienst. Nicht für Spielen. Ha? Für Gottesdienst. Nur. Und hier sagt, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Das heißt, nur die Wissenden fürchten Allah ta'ala richtig. Die richtige Furcht hat jemand, der wissend ist. Und was hindert dich vom Wissen? Nur, dass du die U-Bahn nimmst und hier kommst und zum Seminar teilnimmst. Was hindert dich davon? Lass der Shaitan dich nicht ablenken und dass du woanders deine Zeit verbringst, wovon du keinen Nutz bekommst. Er sagt in einem anderen Ayah, in Surah Al-Isra, إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah Ta'ala beschreibt die Wissenden, wie sie bei der Anbetung sind. Manche Leute, wenn ein Gebet kommt, Allahu Akbar, sein Gehirn ist weg. Er denkt an seine Arbeit, er denkt an Telekom-Rechnung, er denkt an eine Frau, er denkt an seinen Freund, er denkt an ein Computerspiel oder sowas ähnliches. Er ist nicht da. Na klar, er ist nicht wissend. Guckt mal, wie Allah Ta'ala die Wissenden im Koran beschrieben hat. Er sagt, diejenigen, denen wir Wissen gegeben haben, vor dem Koran, er erzählt über Leute der Schrift, die auf dem Weg waren, wenn der Koran vor ihnen vorgelesen wird, was passiert da? Wie reagieren sie? Das ist ein Zeichen des Wissens. يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Sie werfen sich nieder und sie sagen, gepriesen sei unser Herr und sein Versprechen ist wahr. Und sie werfen sich nieder, weinend. Und sie werden immer mehr Furcht und mehr Furcht bekommen. Er hat diejenigen erwähnt, die Wissen haben. Wisst ihr, dass das Wort Al-Jihad, nicht wie es immer bekannt ist, Jihad ist dieser Schlachten und Kampf, immer gemeint ist? Nein. Das arabische Wort Al-Jihad kommt von Jahada, yujahidu jihadan. Das ist sich anstrengen. Und ein Jihad in der arabischen Sprache ist dafür da, sich anstrengen in allen Bereichen des Lebens, dass du ein guten Gläubigen bist. Im Wissen, Allah Ta'ala hat zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt in Surat Al-Furqan, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Ja Muhammad, nimm diese Koran und mach das als Jihad für diejenigen, die nicht wissen, oder für die Frevler und für die Heuchler. Das heißt, strenge dich an und kämpfe mit dem Koran. Es gibt einen anderen Kampf. Das ist, dass du den Unwissenden das Wissen gibst. Und dass du den Unwissenden den Weg zeigst. Das ist auch. Am Gegenteil, das Wissen ist besser gestuft als der eigentliche oder das bekannteste Form von Jihad, die bekannt ist. Wissen ist wichtiger. Wer sagt das? Nicht Abdul Azim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Er sagt, من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. Das heißt, derjenige, der zu dieser Moschee kommt, um nach Gutes und nach Wissen zu streben oder Wissen zu lehren, er ist in der Stufe wie Al-Mujahid fi sabilillah. Wie derjenige, der im Kampffeld ist und Jihad macht. Guckst mal den Wissenden mit der Stufe von Mujahid fi sabilillah. Und dann sagt er, aber derjenige, der zur Moschee kommt, für was anderes. Nicht fürs Wissen, sondern für was anderes. Es gibt Leute, die kommen für was anderes. Für was Gutes und für was Schlechtes. Es gibt Leute, die kommen extra, um die Reihen der Muslime zu zerstören. Damit sie Lüge über die Muslime verbreiten. Damit die Muslime immer unterdrückt bleiben. Damit sie die Lüge verbreiten, dass Extremismus und Terrorismus, wie es der Fall ist bei vielen Moscheen, wo Lüge verbreitet wurde von denjenigen, die da in der Moschee kommen oder filmen oder etwas tun, und sie gehen und sie verbreiten eine Lüge. Al-Muhammad Sassim sagt zu diesen Leuten, das ist, oder zu jemand, der auch kommt, nicht für das Wissen, nur so. Das ist genauso wie derjenige, der vor Menschen steht, die viele Sachen besitzen. Reichtum und so vieles, und er guckt nur. Er macht nicht, er arbeitet nicht, er macht nicht wie sie, er guckt. Er hat nicht keinen Nutz. Er guckt auf den Besitz von den anderen. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben. Noch eine Sache. Wisst ihr, Neid normalerweise ist haram. Ist richtig? Ist haram, dass du jemanden beneidigst, sagst man? Beneidest? Dass du jemanden beneidest, das ist verboten. Du machst, was verboten ist. Und von Allah Ta'ala ist das gehasst. Und von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auch. Du darfst nicht deinen Bruder beneiden. Aber in zwei Sachen darf man seinen Bruder beneiden. In zwei Sachen, nicht drei. Zwei Sachen darfst du deinen Bruder beneiden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith bei Bukhari und Muslim, La hasada illa fitnatain. Rajulun ataahu Allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Es gibt kein Neid, außer in zwei Sachen. Ein Mann, den darf man beneiden, aber im guten Sinn. Nicht im schlechten Sinn, dass er diese Gnade verliert und dass du ihm das wegnimmst. Nein, du darfst ihn beneiden. Ich möchte gern wie er. Ich möchte. Und dass du wie Wettrennen mit ihm machst. Dass du so mit ihm gehst, in seinem, ich will besser, ich will besser. In zwei Sachen dürfen wir das machen. Erste Sache, ein Mann, den musst du beneiden. Ein Mann, der Geld hat, reich. Und er gibt sein Geld nur für die guten Werke. Hier und her, hier und her. Den beneidet man, weil er bei Allah Ta'ala so hoch gestellt ist. Und der zweite, ein Mann, beziehungsweise eine Frau, der das Wissen hat oder die Weisheit hat und er lebt mit den Menschen mit dieser Weisheit und er lehrt das und er gibt das weiter, den müssen wir auch beneiden. Also von diesem Hadith wissen wir, dass die zwei Sachen top in unserer Religion gibt. Das Schönste, was es gibt, dass du Wissen hast und dass du damit lebst. Und dass du das lehrst, nicht nur Wissen. Wissen nicht, dir, nutzt dir nichts, wenn du nicht danach lebst. Der Shaitan, der Teufel, ist ein Großgelehrter. Er weiß vieles. Er weiß vieles über die Religion. Aber was hat ihm das Wissen genützt? Gar nichts. Er ist in der Hölle. Und er ist verflucht und verdammt. Und er ist in der tiefsten Ort der Hölle. Obwohl er wissend ist. Und deswegen sei nicht wie wal'iyadu billah, die Heuchler, die wissen und nicht danach leben oder gegen den Islam sind. Wissen und Gutes tun. Eine andere Sache. Es gibt keine bessere Gabe und keine bessere Gnade in der Religion als die Gnade des Wissens, dass du Wissen bist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt Hadith Sahih bei Tirmidhi. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fi d-din. Wenn Allah für jemanden etwas Gutes schreibt oder wenn Allah jemanden gern will und jemanden liebt, dem gibt er Wissen. Die Gelehrten sagen, machen wir den Satz andersrum. Kehren wir das um. Das heißt, wenn Allah jemanden nicht mag und wenn Allah jemanden ablehnt, der ermöglicht ihm nicht, dass er Wissen hat. Das heißt, wenn du in einem Weg bist, wo du immer Wissen hast und immer Wissen bekommst und immer nach Wissen strebst, das ist ein Zeichen, dass Allah dich mag. Sei sicher. Das ist ein Zeichen, dass Allah dich mag und dir das Gute schreibt. Aber wenn deine Zeit in Diskotheken verbracht wird, in Fußball oder nur Dunya-Sachen, nur diesseitiges Leben und Frauen und Autos und du kümmerst dich nicht um deine Religion, das ist ein Zeichen, dass Allah dich nicht mag und dass Allah für dich das Gute nicht schreibt. Wir müssen Angst haben. Wir müssen Angst bekommen, wenn wir solche Ahadithen hören. Noch eine andere Sache. Al-Ilm kommt vor Gottesdienst. Stell's mal vor. Gottesdienst, dass du Allah bittest oder dass du Allah Ta'ala anbetest und dass du Allah erwähnst. Und dass du Koran zitierst, das ist gut. Du bekommst große Löhne. Aber Wissen, wie zum Beispiel diese Sitzung, ist besser, dass du Tag und Nacht betest und Koran liest und zitierst. Besser, ja besser. Das haben die Großgelehrten verstanden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hadith ist bei Bayhaqi, wa huwa sahih. Wa fadlun fi ilmin خير من فضل في عبادة. Wenn deine dritte Zeit, also nach deine gebliebene Zeit außer Pflichten, was du als Gottesdienst machst, das ist ja die beste. Wir meinen jetzt bei empfehlenswerte Sachen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das Wissen ist besser in diesem Fall als Anbetung zu Allah und als Gott erwähnen um Bittgebete verrichten oder Gebete zu verrichten. Das ist besser. Ja, es ist besser gestellt. Al-Alim, der wissend ist und sein Leben mit Wissen verbracht hat, ist besser als derjenige, der immer nur gebetet hat und nur gelesen hat und nur Allah Ta'ala erwähnt hat. Ist viel besser als er. Wir haben ja vorhin das erwähnt. Al-Imam al-Shafi'i, kennen wir doch von der Rechtsschule, war einmal bei einem Muslim eingeladen. Der Mann hat ihn eingeladen, dass er bei ihm übernachtet und dass er bei ihm Abendessen isst. Und da hat er ihm Essen gegeben und da, nach dem Essen, er hat ihm gesagt, ja Imam, ich werde dich jetzt lassen, dass du schläfst. Der Mann erzählt uns, er hat in dem Raum geschlafen und er war die ganze Zeit wach. Er macht seine Augen auf, damit er guckt, wie die Nacht von diesem Imam verbracht wird. Man erwartet von einem Imam, dass er die Nächte betet, dass er einen guten Diener Allahs, dass er aufsteht und sich wäscht und immer beim Gebet bleibt. Er bleibt die ganze Zeit und macht seine Augen auf. Oh, der Imam schläft. Imam liegt und schläft. Und eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, da hat er gesagt, vielleicht steht er auf eine Hälfte der Nacht auf. Da kam die Hälfte der Nacht, Imam ist immer noch in seinem Bett. Und dann hat er gesagt, vielleicht das ist der Drittel der Nacht. Dann bleibt er wach und er guckt weiter. Da kam der Drittel der Nacht, letzte Drittel der Nacht, er steht nicht auf. Da hat er gesagt, vielleicht wird er demnächst stehen. Dann ist er so geblieben, bis die Zeit vom Adhan, von Fajr, von Gebet gekommen ist. Dann kam er zum Imam, um ihn zu wecken. Er sagt ihm, ja Imam, der fand den Imam wach. Er sagt ihm, der Imam Shafi'i, er sagt, ich war die ganze Nacht wach. Er sagt ihm, warum? Er sagt, die ganze Nacht denke ich an einen Hadith von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe von diesem Hadith mehr als 70 Lehren rausgenommen. Was ist der Hadith? Was sagt der Hadith? Der Mann verbringt seine ganze Zeit nur für das Wissen. Ein Hadith, er spaltet das. Er schneidet das in mehreren Teilen, damit er Lehren für die Umma, für die Nation rausbringt. Der Hadith sagt, Muhammad sallallahu alaihi wa läuft oft vor einem Haus von einem Kind. Dieses Kind war der Freund des Propheten sallallahu alaihi wa. Er heißt Umayr. Immer wenn Muhammad sallallahu alaihi wa vorbeikommt, er begrüßt ihn. Er sagt ihm, ja, Aba Umayr, er heißt Abu Umayr, Vater von Umayr, obwohl er Kind ist. Ja, Aba Umayr, er heißt nicht so, sondern Muhammad sallallahu alaihi wa ruft ihn so. Ja, Aba Umayr, ماذا فعل النغير؟ او ابو عمير، was hat Nughayr gemacht? Nughayr, was ist ein Nughayr? Das ist ein Vogel. Er hatte ein Vogel in seinem Käfighaus, heißt das? Ja? Und dieser Vogel heißt Nughayr. Und dann geht er weiter. Er lacht mit ihm und dann geht er weiter. Das ist der Hadith? Das ist der Hadith. Und von diesem Hadith hat Imam Shafi'i mehr als 70 Lehren rausgenommen. Er sagt erstmal, man darf die Kinder einen Namen geben mit Abu, Vater von Umar, sonst dürfen wir es nicht, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hätte. Also man darf einem Kind sagen, Abu Muhammad, Vater von Muhammad. Es war so, eine Sitte, die von Islam auch genommen wurde. Zweitens, wenn das für die Kinder möglich ist, eher für die Erwachsenen. Man darf seinen Freund Abu Usama nennen, zum Beispiel. Nummer drei, man darf Vögel in einem Käfighaus machen. Man darf sie fangen in einem Käfighaus. Sonst, wenn das verboten wäre, hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten. Hätte er ihnen gesagt, nein, mach das nicht. Aber weil wir das wissen, wir Muslime, wir machen nichts etwas, als wenn wir wissen, was Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu sagt. immer mit Wissen. Also, du darfst Vögel oder Tauben bei dir zu Hause haben. Viertens, man darf die Tiere nennen. Ja, wenn du eine Katze hast und du nennst sie, wie heißen die Katzen hier? Monika oder so? Ich weiß nicht, bei uns haben sie einen anderen Namen. Oder ein Hund, Thomas oder Felix oder sowas. Ja, man darf die Tiere auch nennen. Fünftens, es ist vom Islam, dass man alle Leute, wenn man vorbeigeht, begrüßt. Auch die Kinder. Sechstens, man sieht den guten Charakter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er kinderlieb war. Und dann beginnt er, es gibt in einem Buch, das ist alles zitiert, die viele Lehren, die er genommen hat von diesem Hadith. Diese Imams wissen, was Gottes Anbetung heißt. Es ist zwar gut, Nächte zu beten und Koran zu lesen und zu erwähnen und so. Mach das, das haben sie auch gemacht. Aber hier bekommst du mehr Lohn, weil du nimmst, nutzt und du gibst weiter. Sehen wir, wie das Wissen wichtig ist? Noch weiter gehen wir zu einer anderen Sache. Gehen wir gar nicht. Weil die Zeit ist schon, Gebetszeit ist eingetroffen. Bevor, inshallah, wir werden, weil die Zeit ist knapp jetzt geworden, nach dem Gebet werden wir noch 15 Minuten für mein Thema, dass ich das zu Ende bringe, machen und danach die Fragen für 15 Minuten und dann können wir unsere Sitzung beenden. Aber nur als Erinnerung, bitte, wenn Leute da sind, die uns bei Seminar helfen, sie sollen sich melden. Bei Bruder Ahmed sollen sie sich melden. Ich weiß nicht, wo er ist. Inshallah. Oder bei Bruder Walid. Bitte meldet euch ein, damit wir sehen, wer helfen kann. Und bitte, bei dem Seminar, ladet eure Bekannten und Freunden ein. Wenn du jemanden dahin einlädst und er kommt und 3 Tage nimmt er Wissen, alles wird in deinem Konto gut geschrieben. Deine Sachen werden geschrieben, aber auch die Sachen von dem anderen, die du gebracht hast, es wird in deinem Konto geschrieben. Du wirst doppelt Lohn, 3-fach, 4-facher. Lass eure Bekannten, eure Brüder und Schwestern, eure Familien, eure Freunde, lass sie ein und scheint bitte zahlreich. Wir haben für Frühstück und Mittagessen und Abendessen, es wird alles gutes Essen geben. Alles insgesamt mit Übernachtung 3 Euro. Es ist nichts. Damit ihr kommt. Ja? 3 Euro, da gibt's Frühstück und Mittagessen und Abendessen. Wir essen inshallah wie die Prinzen. Also glaubt mir. Wir werden gut essen inshallah. Und Übernachtungsmöglichkeit hier, dass wir einander kennenlernen. In der Nacht, dass wir miteinander sprechen, dass wir einander kennenlernen und dass die Brüder näher zueinander kommen, damit wir unsere Gesellschaft und unsere Umgebung schaffen. Und kräftig machen. Deswegen scheint bitte zahlreich und denkt daran, an diese Nutzen, was man von Wissen hat. Nach dem Unterricht, inshallah, machen wir weiter. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfir. Inshallah, wir setzen jetzt kurz unseren Unterricht fort. Wir reden über die Wichtigkeit des Wissens oder die Löhne, die ein Wissender bekommt. Eine Frage habe ich bekommen. Was ist damit gemeint? Ein Gelehrter hat diesen Lohn, was ich bis jetzt erwähnt habe, oder auch wir? Nein, es ist nicht für eine bestimmte Person, sondern für denjenigen, der sich in diesem Weg befindet. Ha? Der seine Zeit im Wissen verbringt, dass er immer wissender wird. Du gehörst dazu. Für denjenigen, der lehrt und für denjenigen, der lernt. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayrukum, der Beste unter euch. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ist derjenige, der Koran gelernt hat und gelehrt hat. Ha? Die Brüder Samir und Bruder Abdul Karim, sie haben was gelernt, sie haben das weitergeleitet und Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat ihre Leistung dafür gegeben, dass ein, Alhamdulillah, ein neuer Muslim wird. Und deswegen, das ist, sie sind für euch ein Vorbild, inshallah. Wir bitten Allah Ta'ala, dass er ihnen den Lohn bewahrt. Macht das. Ihr seid alle für Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruft zum Allahs Weg. Ruft die Menschen zum Allahs Weg mit Barmherzigkeit und mit Weisheit und mit Liebe. Wisst ihr, dass ein Wissender immer den Lohn bekommt und sein Lohn wird niemals ein Ende haben. Auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Auch wenn er im Grab ist. Auch wenn er im Grab ist. Jeden Tag bekommt er mehr Lohn, mehr Lohn, mehr Lohn. Bis zum Tag der Auferstehung. Wie? Was ist das jetzt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in Hadith Sahih, bei Sahih Muslim, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Wenn der Sohn Adam, wenn der Mensch stirbt, alles wird abgebrochen, und abgebrochen seine Taten. Er kann nicht mehr tun. Er ist tot. Er kann nicht mehr Koran zitieren. Er kann nicht mehr gute Werke tun. Also, der Lohn ist auch, hat ein Ende bei dem Tod. Außer in drei Sachen. Außer in drei Sachen. Sie folgen dir auch im Grab. Und jeden Tag bekommst du mehr und mehr Lohn. Erste Sache. Sadaqatin Jariya. Ein Almosen, was du gegeben hast, was immer bleibt und wovon die Menschen immer Nutz haben. Beispiel. Jemand hat eine Moschee gebaut. Und er ist gestorben. Jeden Tag, wo die Gebete dort verrichtet werden, er bekommt dafür Lohn. Jemand hat in einem Dorf in Türkei oder in Marokko oder weiß ich nicht, einen Brunnen gebaut, wo die Menschen Schwierigkeiten haben mit Wasser. Solange die Menschen von diesem Wasser trinken, er bekommt immer Lohn. Das sind Beispiele nur. Aber du kannst vieles, vieles machen. Du kannst auch etwas Gutes für Dawa-Arbeit finanzieren, was immer den Nutz von, zu den Menschen gibt, und du bekommst immer diesen Nutz, was zu allen Menschen erreicht wird. Ja? Immer. Zum Beispiel, jemand hilft bei dem Seminar, damit er den anderen dieses Wissen ermöglicht. Jeder, der Wissen davon genommen hat und danach gelebt hat, dieses Wissen und diesen Lohn bekommt er immer. Und zweite Sache, عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. Wenn du ein Wissen gelassen hast, wovon die Menschen Nutz bekommen. Ein Gelehrter, der Bücher gelassen hat, wie die großen Imams und Großgelehrte, und er hat Bücher geschrieben, die Nutz für die Religion, für die Muslime sind, und sie lernen davon. Oder, wie viele Gelehrte Kassetten gelassen haben, wovon wir Nutz bekommen. Jeder, der davon Nutz bekommt, du bekommst diesen Lohn, solange das mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit ist. Und dann der dritte, وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ. Ihr werdet, inshallah, irgendwann mal heiraten und Kinder machen. Erzieht eure Kinder gut, weil wenn du einen gut erzogenen Sohn oder Tochter hast, du bist gestorben im Grab, betet der Sohn oder die Tochter für dich, und das erreicht dich im Grab. Auch die guten Taten, die er verrichtet, die werden immer in deinem Konto gut geschrieben. Also, passt darauf. Was uns in dieser Hadith interessiert, der zweite, Ilmun yuntafa'u bih, ein Wissen, was er hinterlassen hat. Ein anderer Hadith, wo es heißt, dass der Wissen da immer mehr Lohn bekommt. Es ist ein Hadith bei Tirmidhi, Hadith Hassan Sahih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Thalathatun uqsimu alayhin. Drei Sachen. Ich schwöre bei Allah in diesen drei Sachen, dass das so ist. Er sagt, wa uhadithukum hadithan fahfaduh. Ich werde euch eine Sache erzählen, ihr sollt das auswendig lernen. Oder auswendig im Kopf lassen. Ma naqasa malun min sadaqah. Das ist Nummer eins. Das Geld wird niemals weniger durch Almosen. Viele denken, ach, jetzt habe ich 1000 Euro, ich gebe 200 Euro, ich habe nur 800 Euro. Es wird niemals weniger. Du denkst, dass es weniger ist. Aber in Tatsache, Allah segnet diese 800 Euro, dass du davon nutzt, bekommst mehr als 2000 Euro. Du kannst 3000 Euro haben und davon nur 500 Euro nutzen. Alles andere geht verloren, hier das und bist krank und muss ich von Apotheke Medikamente kaufen oder und dann hast du keinen Nutz. مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ. Kein Geld wird weniger durch Almosen. Zweitens. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّةً. Und wenn ein Diener ein Unrecht bekommen hat von jemandem und er ist dabei standhaft und geduldig geblieben, Allah gibt ihm mehr Ehre. Er wird mehr geehrt unter den Menschen, wenn er standhaft und geduldig bleibt, wenn er Unrecht bekommt. Drittens. Und وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Und wenn jemand sich daran gewöhnt oder diese Gewohnheit nimmt, dass er anderen bittet, gib mir bitte, hilf mir da. Er macht nichts, er geht nicht arbeiten, sondern er holt nur Hilfe. Er will von Menschen Sadaqat. Allah Ta'ala, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt dazu, Allah öffnet ihm dadurch eine Tür zu Armut. Er denkt, wenn er Sachen bekommt, Geld, durch dieses Bitten, er denkt, dass er mehr Geld bekommt. Das Gegenteil. Er wird immer ärmer. Deswegen ist nicht gut von der Religion, in der Religion, dass man die Menschen bittet, nur wenn du eine Notwendigkeit hast. Eine Notwendigkeit, okay. Aber ansonsten nein, niemals. Vertraue auf Allah und tue was. Und dann hat er gesagt, und ich werde euch auch eine Sache erzählen. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَحْفَظُوهُ. Und ihr sollt das auch im Kopf lassen. قال إنما الدنيا لأربعة نفر. Diese Dunya ist so für vier Personen. Ein Gewinn und ein Erfolg. Für vier Leute, vier Typen. Wer? Der erste. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. Jemand, der Geld und Wissen hat, er fürchtet dabei Allah bei seinem Geld und bei seinem Wissen, er fürchtet dabei seinem Herr und er pflegt die Verwandtschaftsbeziehung dadurch, indem er hilft und indem er auch sein Wissen weiterleitet und auch er lebt danach, der bekommt die beste Stufe bei Allah. Das ist Nummer 1. Nummer 2. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Der zweite, er hat Wissen, aber er hat kein Geld. Der erste hat beide. Der zweite hat Wissen, aber er hat kein Geld. Aber er hat eine gute Absicht im Herzen. Er sagt, wenn ich Geld hätte, dann hätte ich das und das und das gemacht, wie der Mann da gemacht hat. Diese gute Werke. Muhammad Sa'afim sagt, Allah belohnt ihn nach seiner Absicht und seine Stufe ist wie der erste. Auch die höchste Stufe. Die dritte. Rajulun razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma fahuwa yakhbitu fi malihi bighayri ilmin la yattaqi fihi rabbah ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. Er sagt, und ein Mann, jemand, der Geld hat, aber kein Wissen. Der andere Wissen, aber kein Geld. Der Geld hat, aber kein Wissen. Der Mann zerstört nur mit seinem Geld, wenn er kein Wissen hat. Wenn er nicht weiß, wie er leben soll, er macht es kaputt. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er macht mit seinem Geld Sachen, wovon er kein Wissen hat. Und er fürchtet nicht dabei Allah. Und er pflegt nicht seine Verwandtschaftsbeziehung, sondern er ist stolz mit seinem Geld. Und er lebt nicht danach, und er weiß nicht, dass Allah Ta'ala ein Recht für die Armen in seinem Geld hat. Was ist mit ihm? Er bekommt die schlimmste Stufe, was Allah Ta'ala gemacht hat. Und dann der vierte. وَعَبْدٌ لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما سواء. Und ein Mann, der weder Geld noch Wissen hat, aber er hat eine Absicht, aber nicht wie der erste, hier eine schlechte Absicht. Er hat eine Absicht, er sagt, wenn ich mal so viel Geld wie dieser hätte, ich hätte das und das und das gemacht, ich hätte ein Diskothek bauen können, ich hätte ein Yacht bauen können, so viele Frauen einladen, ich hätte so viel Alkohol getrunken, ich hätte so. Er hat ganz schlimme Absichten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah belohnt ihm nach seiner Absicht, obwohl er nichts hat. Der Mann ist arm, er hat eine Einzimmerwohnung mit 150 Euro, er hat nichts, aber weil er gesagt hat und diese Absicht richtig hat, er bekommt das. Also er hat weder diesseits noch jenseits. Und er sagt, er ist gleich wie derjenige, der vorher war, der Geld hat, aber kein Wissen. Weg. Da kommen wir zu einer Sache. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Testament gelassen in seine Ahadithen. Wisst ihr, die Wissenden oder ihr, die nach Wissen streben, oder wir, die nach Wissen streben, er hat ein Testament zu allen gegeben, dass sie auf uns alle aufpassen und dass sie um uns gut kümmern. Er sagte, Hadith bei Ibn Majah bi Sanadin Hasan, سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأقنوهم. Er sagt, es werden zu euch Leute kommen, die nach Wissen streben, die wollen wissen. Als erstens empfängt sie gut und sagt Marhaba, herzlich willkommen. Ihr seid dem Testament des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Aqnuhum, das heißt, gibt ihnen Wissen, Allimuhum, gibt ihnen Wissen. Also, wenn du zu diesen Leuten gehörst, von Talabat al-Ilm, diejenigen, die nach Wissen streben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für dich was gelassen. Er hat Leuten darum gebeten, dass sie auf dich aufpassen und um dich kümmern. Deswegen immer, derjenige, der Wissen hat, er ist durch Allahs Hilfe geehrt unter den Menschen. Und deswegen sei zu diesen, gehört zu diesen Leuten, damit du die Ehre von Allah Ta'ala bekommst. Eine andere Sache. Die Ulama, die Wissenden, ihre Gesichter strahlen. Und Allah Ta'ala gibt ihnen ein Licht von ihm. Eine Sicherung von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Er gibt ihnen in ihrem Gesicht Licht und er lässt sie immer strahlen vor den Menschen. Er sagt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith bei Ibn Majah, Hadith sanaduhu sahih. نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. محمد صلى الله عليه وسلم sagt, Allah macht ein Licht in den Gesichtern für denjenigen, der meine Worte hört und die weiterleitet. Allah gibt dir dadurch Licht, weil du Wissen geholt hast und weitergeleitet hast. Und dann sagt er, es gibt zwei Arten. Es gibt Leute, die haben Wissen. Aber er ist nicht wissend. Was heißt das? Er hat zwar im Kopf Wissen, aber wenn du siehst, wie er lebt, wie ein Unwissender. Aber es gibt eine andere Art. Er hat Wissen und er lehrt und er gibt Nutzen zu demjenigen, der sogar mehr Wissen hat als er. Das heißt, wir können einander vollkommnen. Es gibt jemanden, der zwar Wissen hat und er geht zu einem, der mehr Wissen hat und er gibt ihm mehr Nutzen. Das ist auch ein guter Typ. Und deswegen hat uns das Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, damit wir das Wissen sehr gut ehren. Und deswegen verbinde ich das Ganze, unseren Vortrag, mit Praxis. Bitte, lasst mich nicht hier wie ein Märchenerzähler oder Geschichtenerzähler, dass ihr hier kommt jeden Sonntag, ach schön, ja schön, hat Spaß gemacht und dann gehst du und das war's. Nein, setzt das in Praxis, indem ihr wirklich das tut und die Schritte nach vorne macht. Deswegen will ich euch fragen, Wer kommt zum Seminar? Jalla, macht mal die Hände hoch. Alle! Inshallah, ich auch, ich komme. Inshallah, ihr kommt alle zum Seminar, aber nicht nur ihr. Eure Freunde, eure Bekannten, Familien, Brüder und Schwestern. Damit ihr diesen Lohn bekommt.